Sicherlich auf dem Privatkonto ruhten 2 Millionen Euro. Aber das Geld gehörte Marion, seiner Frau, ihr Erbe. Und sie würde es verteidigen mit allen Mitteln. Du gehst jetzt vor uns und immer schön die Arme hochhalten. Sonst macht's Wumm. Vorwärts, los!